Sonntag, Urbanstraße, Ecke Grevestraße, Münztelefon mit Touchscreen und Sonnendach. Nicht in Gelb, aber immerhin doch funktionstüchtig. Jetzt bin ich ganz zufrieden. Gegenüber Berliner Urban, alteingesessene Kneipe. Und jetzt ist das Geld auch noch weg. Bevor es ganz vorbei ist, lege ich auf.